Ich werde zu Legende, ja, so wie Buffon. Meine Kleidung Gucci und auch Louis Vuitton. Lila, gelbe, grüne Farben ist die Mio Comp. Doch eine Mio ist kein Ende, bring mir mal davon. Wenn du seine Stimme ein, du suchst die Kokain. Ich rede nicht vom Herzen, ich meine die Melodie. Auf der Straße wird es hart, so wie Melo spielt. Und von der Kripo rennen, weil man eben Netto dient. Melo hat wieder alles gefickt, ein Hit nach Hit. Hab alles gekillt, gechillt hab ich gar nicht, gibt keinen Plan. Ich jage die Mio, doch red nicht Arabisch. Digga, war nicht reich in meiner Kindheit. Will Para, aber davon ich bin Seil. Will einen Benzes, Coupé, Rolli, Rosé, ja, Homie, geh ich. Ficke die Szene zu krass, Digga, die Stimme brutal. Geh du mal lieber zum Arzt, sagen sie, weil ich bin nicht mehr normal. Wenn die Speed, ich gib Gas, kein Schlaf, bleibe nicht wach. Seitdem ich Taten machen, viele Rapper, Melo, meine Flow ist perfekt, Digga, Madlet, du bist echt schlecht, bitte hör auf sich. Bring Jesus einen Sound und jeder weiß, bei der haut nur noch Bretter raus. Hab wieder mal Jibbitz gebufft, mit meinen Songs hab ich vieles geschafft. Ich lebe mein Traum und ich kauf ein Haus für die schönste Frau. Ich werde zu Legende, ja, so wie Buffon. Meine Kleidung Gucci und auch Louis Vuitton. Lila, gelbe, grüne Farben ist die Mio Comp. Doch eine Mio ist kein Ende, bring mir mal davon. Wenn du seine Stimme ein, du suchst die Kokain. Ich rede nicht vom Herzen, ich meine die Melodie. Auf der Straße wird es hart, so wie Melo spielt. Und vor der Kripo rennen, weil man im Netto dient. Meine Flows beim Steigen, Digga, ich schreibe und zerreiße. Kick diese Reime, wieder mal krieg, fertig deine Packs, bist immer noch klar. Ich kann dir ein Album geben, wir spielen sowieso Pläne. Geht darum, wie viel ich zähle, also komprimier die Moneten. Ja, wir betreten den Club auch ohne uns anzustellen. Weil sie wissen, Melo kommt mit seiner Gang, kann man leicht erkennen. Renn du der Biber weg, aber denk nicht, Melo fällt direkt. Ich bin am zersägen, ja, sie wissen, ist ein mieser Effekt. Perfekt, perfekt, meine Flows und meine Stimme, ich weiß, dass du's hörst. Lass meine Melodies fliegen, aber sag dann jeder auch, Melo ist gestört. Ich bin crazy, Digga, ich bin crazy. Digga, Busch ist meine Hut, ich komme mit der Daisy. Ich werde zu Legende, ja, so wie Buffon. Meine Kleidung Gucci und auch Louis Vuitton. Lila, gelbe, grüne Farben ist die Mio Comp. Doch eine Mio ist kein Ende, bring mir mal davon. Wenn du seine Stimme ein, du suchst die Kokain. Ich rede nicht vom Herzen, ich meine die Melodie.